Meine Lippen sind noch blau, Kristalle auf der Haut. Doch langsam tau ich auf, ich fühle mich wie neu. Was haben wir für ein Jahr? Wie lange hab ich geträumt und was hab ich versäumt? Anscheinend nicht so viel, nicht allzu viel passiert. Ich hab so das Gefühl, 2 Jahre haben nicht genügt. Vielleicht bin ich zu früh, denn für die Lieder, die ich schreibe, lebe ich in der falschen Zeit. Doch vielleicht ist es bald so weit, friere mich bitte wieder ein. Und wenn ihr irgendwann begreift, ist mein Körper schon vereist. Doch vielleicht ist es bald so weit, friere mich bitte wieder ein. Neuer Timer, neues Glück, dreh den Zeiger noch ein Stück. Neuer Timer, neues Glück, dreh den Zeiger. Ich bin wieder wach und ihr habt wieder nichts gemacht. War doch eigentlich klar, was hab ich mir gedacht? Immer das gleiche Spiel, wird nicht nochmal passieren, denn diesmal bleib ich hier und schreib wieder Songs für die Saison, die niemals kommt. Doch es ist sicher nicht umsonst. Für die Lieder, die ich schreib, lebe ich in der falschen Zeit. Doch vielleicht ist es bald so weit, friere mich bitte wieder ein. Und wenn ihr irgendwann begreift, ist mein Körper schon vereist. Doch vielleicht ist es bald so weit, friere mich bitte wieder ein. Vielleicht geht es nicht gut, doch ich probier mal. Vielleicht wird es so gut, wie es noch nie war. Vielleicht wird es so gut, wie es noch nie war. Und vielleicht ist es nicht mehr weit, vielleicht ist es nicht mehr weit. Neuer Timer, neues Glück, dreh den Zeiger noch ein Stück. Neuer Timer, neues Glück, dreh den Zeiger noch ein Stück. Neuer Timer, neues Glück, dreh den Zeiger noch ein Stück. Neuer Timer.